Fängst du schon wieder an? Jetzt komm, sei nicht sauer, Sibel. Ich hab Nein gesagt. Nur einen einzigen Ton. Für mich. Zum Spaß. Egal was, einfach was dir so einfällt. Klingt doch ganz lustig. Na und, ich fühle mich aber nicht sehr lustig. Schön, dann spiel doch so, wie du dich fühlst. Sie scheint richtig Spaß daran zu haben, uns das Leben weiter vermiesen zu können. Du gewöhnst dich dran. Jemanden in Ketten legen oder vielleicht köpfen. Tödlich. Ja, und weiter? Wenn es so wird wie das letzte, werde ich es nicht überleben. wird ja immer schlimmer. Du sagst es. Du bist doch sonst nicht so lahm. Da ist sich aber jemand sicher. Was hast du denn vor? Nein! Verschwinde! Nein! Geht's dir noch gut? Hat sie uns sie angefleht.